Korrespondent Hans-Jürgen Fink berichtet. Nach dem Besuch in der Ostberliner Normannenstraße am vergangenen Freitag war Ibrahim Böhme noch guten Mutes gewesen. Er werde am Montag, also heute, seine Parteiarbeit wieder aufnehmen, sagte er damals, die er nach der Spiegelveröffentlichung hatte ruhen lassen. 2 Tage später aber trat ein Sinneswandel bei dem SPD-Politiker ein. Per Brief mit Datum von gestern, dem 1. April, ließ er seine Parteifunde wissen, er lege alle seine Parteiämter nieder. Er begründet dies damit, dass es nach Einsicht in die Akten der Staatssicherheit deutlich geworden sei, weitere Akten zu sichten und langwierige Untersuchungen stattfinden zu lassen. Die Vorwürfe und Beschuldigungen bedurften in der jetzigen politischen Situation aber einer schnellen Klärung. Da diese jedoch nicht möglich ist, die Arbeit in der Partei und die junge Demokratie nicht belastet werden dürften, legt Ibrahim Böhme die Parteiämter und den Fraktionsvorsitz nieder. Partei und Fraktion respektieren Böhmes Entschluss, für den Böhme als weiteren Grund seinen schlechten Gesundheitszustand anführte. Dabei ist eine Tätigkeit Böhmes für die Stadtsicherheit durch die Akten selbst nicht erwiesen. 3 Karteikarten zog ein Stasi-Beamter, einer von denen, die für die Auflösung des Apparates offenkundig noch immer benötigt werden. Und dabei war Belastendes nicht zum Vorschein gekommen. Nur ein Hinweis auf eine Prozessakte über ein am Ende niedergeschlagenes Gerichtsverfahren aus dem Jahr 78, das die beiden Böhme jetzt begleitenden Rechtsanwälte einsehen wollten. Während diese Akte herangeschafft wurde, zog der Stasi-Beamte plötzlich eine 4. Karteikarte hervor, mit dem Hinweis auf die Existenz einer weiteren Akte. Diese aber wurde in dem 40 Meter großen Aktenberg in dem ehemaligen Stasi-Gebäude bis heute nicht gefunden. Daraus nun, aus dem Umstand, dass er seine Unschuld durch die Stasi-Akten nicht eindeutig nachweisen kann, zieht Böhme die Konsequenz, die Parteiämter niederzulegen. In völliger Umkehrung des Rechtsstaatsprinzips, dass nicht der Unschuldige seine Unschuld darlegen muss, sondern dem Beschuldigten seine Schuld nachzuweisen ist. Solange aber ehemalige Stasi-Leute noch immer ihre Hände mit im Spiel haben, wie sich hier im Fall Böhme zeigt, könne es, so der nun weiter als Parteivorsitzender amtierende Markus Meckel, eine letztgültige Sicherheit für den Betroffenen im Grunde nicht geben. Und die Situation scheint die zu sein, dass zum Beispiel auch die Suche nach dieser Akte von Leuten der Stadtsicherheit unternommen worden ist, ohne Leute vom Bürgerkomitee. So haben wir zumindest der Anfang der Suche. Sodass wir den Eindruck haben, der Schoß ist fruchtbar noch. Nicht auszuschließen ist freilich auch der Verdacht, dass sich in Böhmes Akten doch Belastendes findet, Böhme dies fürchtet und dem zuvorzukommen versucht. Auf jeden Fall, erklärte der amtierende Fraktionsvorsitzende der SPD, Richard Schröder, könne Böhmes Verhalten nicht als Präzedenzfall für 16 Millionen DDR-Bürger dienen. Da müsse es bei dem Rechtsstaatsprinzip der Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils bleiben. Neu zu bedenken aber ist, nach den Worten Schröders, angesichts der Aktensituation, das Verfahren zur Überprüfung der Volkskammerabgeordneten. Eingeholt von der Vergangenheit ihres Spitzenmannes, konnten sich die SPD-Gremien erst am Nachmittag und Abend mit der politischen Zukunft beschäftigen, der Frage also nach der Großen Koalition. Nach wie vor ist die Teilnahme der DSU für die Sozialdemokraten der im Prinzip einzige Hinderungsgrund von Gewicht. Eine Zustimmung, erklärte Markus Meckel nach dem gestrigen Informationsgespräch mit der CDU, sei abhängig von einer förmlichen Entschuldigung der DSU für den diffamierenden Wahlkampf gegen die SPD. Was die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion angeht, sind sich die möglichen Partner von morgen weitgehend einig. Dies sei als Paket zu behandeln. Als Umtauschkurs für Renten, Löhne, Gehälter und Erspartes komme nur ein Verhältnis von 1:1 in Frage. Dazu habe es klare Aussagen vor der Wahl gegeben, bekräftigte der CDU-Vorsitzende Lothar de Maizière nach der heutigen Fraktionssitzung im ehemaligen Konferenzsaal des SED-Zentralkomitees. Und Generalsekretär Martin Kirchner fügte hinzu: Wir sind immer dafür eingetreten, und das unterstreiche ich jetzt auch noch einmal, dies haben wir in der Wahl getan, das tun wir auch heute noch, dass wir dafür eintreten, dass der DDR-Bürger, der lange genug Nachteile auch finanzieller Art erlitten hat, nun nicht erneut um die Früchte seiner Arbeit betrogen wird. Bedenken Sie bitte, Löhne und Gehälter liegen ohnehin nur bei 40% dessen, was der Bundesbürger bekommt. Da zieht auch nicht das Argument, dass die Arbeitsproduktivität entsprechend niedriger ist. Wir müssen davon ausgehen, dass die wohlerworbenen Rechte, das sind eben nun mal Löhne, Gehälter und Spareinlagen, für den DDR-Bürger 1:1 unbewertet werden. Was unser Korrespondent zur Haltung der SPD berichtete, das war der Informationsstand um die Regierungsbildung in Ostberlin noch vor knapp einer halben Stunde. Jetzt liegt uns eine Meldung der Agentur Reuter vor, in der es lakonisch heißt: DDR-SPD-Vorstand gegen Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der CDU. Wir werden darauf zurückkommen müssen, wenn nicht in dieser Sendung, später im Journal vor Mitternacht. Unterdessen wurde in Bonn die Auseinandersetzung um die Umtauschrate von DDR-Mark in D-Mark West für den Fall der angekündigten Währungsunion leidenschaftlich weitergeführt. Helmut Kohl musste sich den Vorwurf des dreisten Wählerbetrugs gefallen lassen. Seinen Kritikern antwortete der Bundeskanzler jetzt mit dem Hinweis darauf, dass Entscheidungen noch nicht gefallen seien. Dazu Hans-Jörg Krieger. Die heftige Diskussion vom Wochenende über die Vorschläge des Zentralbankrats für die Währungsumstellung in der DDR war Wasser auf die Mühlen des Oskar Lafontaine. Mit kaum verhohlener Genugtuung erinnerte er heute und nicht nur einmal an seine Ratschläge, auf dem Weg zur deutsch-deutschen Währungsunion nichts zu überstürzen. Ich habe stets und bin dafür beschimpft worden als Spalter der Nation, auf die Wettbewerbsnachteile hingewiesen, auf die Schwierigkeiten der DDR-Betriebe und vor leichtfertigsten Versprechungen in der DDR gewarnt. Ich wurde von Teilen der deutschen Presse und von der Union und auch von der FDP beschimpft als jemand, der eben gegen die Einheit sei und so weiter. Nun kommen die Rechnungen auf den Tisch. Heute gab es zu dem Thema etliche Erklärungen, auch eine des Bundeskanzlers, als Reaktion auf den Vorschlag des Zentralbankrats, DDR-Mark und D-Mark im Verhältnis 2:1 umzutauschen. Helmut Kohl legte Wert auf die Feststellung, dass noch keinerlei Entscheidungen getroffen worden seien und er bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber den DDR-Bürgern. Er stehe zu seiner Solidaritätsverpflichtung. Diese Erklärung hinderte Oskar Lafontaine nicht daran, dem Kanzler dreisten Wählerbetrug vorzuwerfen und den Versuch, sich auf billige Art aus seinen Wahlversprechen herauszureden. Statt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion politisch solide und handwerklich sauber vorzubereiten und durchzuführen, richtet die Bundesregierung ein unverantwortliches Chaos an. Wenn man aber, so Lafontaine wörtlich, die schnelle Ausdehnung des D-Mark-Währungsgebiets betreibe, dann müsse auch ohne jede Einschränkung zum Kurs von 1:1 umgetauscht werden. Dass Bundeskanzler Kohl nie einen solchen Umtauschkurs versprochen hat, lässt der designierte Kanzlerkandidat der SPD nicht gelten. Im Gegenteil. Es ist unredlich, wenn Kohl jetzt nach der DDR-Wahl behauptet, er habe nie einen Kurs von 1:1 versprochen. Kohl ist, und das wusste und wollte er, von den Bürgerinnen und Bürgern in der DDR so verstanden worden. Das wiederum wollte der Bundeskanzler nicht auf sich sitzen lassen. Regierungssprecher Vogel heute Nachmittag vor der Bundespressekonferenz. Die SPD hat heute eine ausgesprochen misstönende Perversflöte mit ihren Angriffen gegen den Kanzler und die Bundesregierung gespielt. Diese Äußerungen sind für ihre Urheber beschämend. Der Kanzler hat keine Wahlversprechen der von der SPD behaupteten Art abgegeben. Und Herr Lafontaine hat dies offensichtlich in seiner Pressekonferenz auch einräumen müssen. Auch andere mischten heute mit, etwa FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff, der die Bundesregierung gleichfalls gegen den Vorwurf in Schutz nahm, Wahlversprechen gebrochen zu haben. Bei der Frage der Löhne und der Renten will ich hier noch einmal unterstreichen, und das ist wohl, glaube ich, auch der Korrektheit halber notwendig, dass niemand einen generellen Umstellungskurs von 1:1, niemand, sage ich, aus dem Kreise der Bundesregierung und der Koalition, einen generellen Umstellungskurs 1:1 jemals zugesagt hat. Die ganze Diskussion um den Umtauschkurs hält Graf Lambsdorff sowieso für unsäglich. Nicht nur, dass er durch sie einen erneuten Zinsanstieg an den Kapitalmärkten befürchtet. Auch könnte auf diese Weise seiner Meinung nach eine neue Übersiedlerwelle herbeigeredet oder herbeigequatscht werden. Die Grünen schließlich gaben sich gewohnt unverblümt. Christa Wennegerz, ihre Obfrau im Haushaltsausschuss des Bundestages, sprach von einem abgekarteten Spiel zwischen Regierung und Bundesbank. Für sie steht fest, dass Helmut Kohl und andere Regierungsmitglieder die DDR-Bevölkerung im Wahlkampf bewusst belogen haben. Was, Gabor Kiseli, wirft man dem Angeklagten vor? Nun, General Andrute Ceausescu wirft man unter anderem vor, am 21. und 22. Dezember vergangenen Jahres 7 Revolutionäre persönlich erschossen zu haben in Bukarest. Außerdem steht unter den Anklagepunkten Folgendes: Er soll den Schießbefehl auf dem Bukarester Hauptplatz der Sicherheitsgruppe gegeben haben. Ferner soll er auch die Kriegsmanöver bzw. die Kriegshandlungen der Sicherheitsgruppe Securitate in den Bukarester Außenstädten, Vorbezirken gegen die Aufständischen geführt haben. Es ist in dieser Hinsicht recht interessant, dass der General sich vor dem Gericht nur für diese Taten verantworten muss. andere Taten, die von ihm in der Vergangenheit, in der Ceausescu-Ära begangen worden sind, beziehungsweise begangen sein werden worden können, werden dort nicht zur Sprache gebracht. Für den Fall des Schuldspruchs, welche Strafe steht zu erwarten? Es handelt sich ganz konkret um 7 Tötungen. Das heißt, dafür stünde eine Strafe zwischen 9 und 20 Jahren an. Es ist aber fraglich, ob das ihm überhaupt nachgewiesen werden kann. Ganz interessant ist es, dass das Tribunal ein Militärgericht ist. Dabei gibt es aber auch bürgerliche Ankläger. Unter anderem sind da auch geladen, die als Zeugen die Angehörige der von ihm persönlich Ermordeten. Und in dieser Hinsicht kann man nicht behaupten, dass das Gericht ein reines Militärtribunal ist. Das ist dies wohl das erste Verfahren eines Angehörigen des früheren herrschenden Clans. Wer muss mit Anklagen noch rechnen? Höchstwahrscheinlich, so wird das in Bukarest immer wieder behauptet, auch der Sohn des Diktators. Und vor Gerichtsstellen will man außerdem auch noch weitere Familienangehörige, unter anderem auch aus der Verwandtschaft von Elena Ceausescu. Und hinzu natürlich muss der Ceausescu-Sohn Nicu auch damit rechnen, aber das sind alle vage Vermutungen. Man wundert sich in Bukarest eigentlich, dass es heute zu diesem Prozess gekommen ist. Andererseits geht die rumänische Führung davon aus, dass in der gegenwärtigen, ohnehin durch nationalen Unruhen gespannten Atmosphäre die Aufmerksamkeit von den schweren Spannungen, die Rumäniens Gegenwart charakterisieren, abgelenkt werden kann. So viel die Anmerkungen zum Prozess in Bukarest. Im Konflikt zwischen Vilna und Moskau scheint sich eine gewisse Entspannung anzubahnen. Die litauische Regierung hat ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit Moskau signalisiert. Dazu unser Korrespondent Eduard Neumeier. Im Konflikt zwischen der Zentralmacht der Sowjetunion und Litauen zeichnet sich nun eine gewisse Entspannung ab. Der dramatische Appell Michail Gorbatschows an das Volk Litauen und an den dortigen Rat der Republik ist Gegenstand einer heute Nachmittag begonnenen Debatte. Und zu ihrer Eröffnung hat Vytautas Landsbergis, der Präsident des Rates, in der ganzen, nun schon 3 Wochen andauernden Auseinandersetzung zum ersten Male verbale Kompromissbereitschaft gezeigt. Nicht allein, dass er Verständnis äußerte für die Haltung des sowjetischen Präsidenten. Er hat auch gesagt, dass es gegenwärtig nicht um den Austritt Litauens gehe, sondern um dessen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Er hat ausdrücklich das estnische Beispiel gelobt. Estland hatte am Wochenende zwar das Ziel der völligen Eigenstaatlichkeit bekräftigt, aber auch gleich klar gemacht, dass es nicht an einen schnellen Austritt denke, sondern sich auf eine lange Übergangsperiode einstelle, in der viel miteinander und über alles geredet werden müsse. Der oberste Sowjet in Tallinn hat sich die schlaue Formel ausgedacht: da Estland der UdSSR nicht beigetreten sei, gehöre es der UdSSR auch nicht an. Ohne aber deswegen die sowjetische Verfassung außer Kraft zu setzen oder andere demonstrative Akte zu beschließen. Dass Landsbergis sich nun zu dem estnischen Vorgehen bekennt, lässt hoffen, dass ein Brückenschlag nach Moskau möglich wird. Aus 2 Monologen, so Landsbergis, müsse ein Dialog werden. Ihm ist zugute zu halten, dass er sich dem Dialog nie verweigert hat. Gorbatschow allerdings hat zur Voraussetzung des Dialoges die Rücknahme aller ungesetzlichen oder gesetzeswidrigen Schritte verlangt, wie er die verschiedenen Entscheidungen Litauens charakterisierte. Ob es dazu kommen wird, kann sich erst in den weiteren Beratungen des Rates der Republik zeigen, die bis in die Nacht und auch eventuell noch morgen dauern. Gorbatschow hat vor allem die Einrichtung der Selbstschutzorganisationen im Auge, die Versuche, die Grenze zur Sowjetunion zu markieren, die Absetzung des litauischen Generalprokurators durch die Regierung in Vilnius, die Ermunterung zur Desertion von der sowjetischen Armee und vor allem die Außerkraftsetzung der sowjetischen Verfassung. Die litauische Schmerzgrenze ist gewiss erreicht, wenn Gorbatschow darauf bestehen sollte, die Deklaration aus der Nacht des 11. März zurückzunehmen, mit der Litauen seine Unabhängigkeit erklärte. Zur Besinnung in Litauen hat gewiss beigetragen, dass der Führung ihre internationale Isolation bewusst geworden ist. Weder die USA, auf deren Hilfe durch völkerrechtliche Anerkennung Landsberg setzte, noch ein europäischer Staat hat Litauen bisher als Völkerrechtssubjekt anerkannt. Zweifellos hat das zu einer Ernüchterung geführt. Geändert hat es allerdings nichts an der Entschlossenheit einer überwältigenden Mehrheit, den Weg zur Selbstständigkeit zu gehen. In dem Märchenkrieg der letzten Tage liegt auch Beruhigendes. Er hat gezeigt, dass die litauischen Bürger sich durch keinen sowjetischen Schritt provozieren ließen. Die sowjetischen Medien, die in der Sache Litauen keine rühmliche Rolle spielen, konnten nicht einen einzigen Fall von litauischer Gewalttätigkeit beibringen. Ein Versuch, angebliche Schüsse aus einem Auto auf ein Armeelager als Schritt zur Gewalttätigkeit darzustellen, ist in sich zusammengebrochen. Wenn Litauen nun Signale des Einlenkens von sich gibt, sollte Gorbatschow sie rasch aufnehmen. Die internationale Reaktion auf sein Vorgehen gegen die winzige Republik hat ihm gezeigt, was die Welt von ihm erwartet, sich ebenfalls maßvoll zu zeigen. Der irakische Präsident Saddam Hussein hat bestritten, dass der Irak Atomwaffen besitzt, doch zugleich die Verfügungsmöglichkeit über binäre Chemiewaffen behauptet. Bisher war angenommen worden, dass nur die USA und die Sowjetunion solche Zwei-Komponenten-Waffen haben. Hans-Peter Gerner berichtet. In höhnischer Herausforderung der Weltmeinung hat sich der irakische Staatspräsident Saddam Hussein heute damit gebrüstet, über ein Arsenal von chemischen Waffen zu verfügen, die es nur noch die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion besäßen. Gleichzeitig drohte er, Israel so wörtlich zur Hälfte von unserem Feuer verschlingen zu lassen, falls Jerusalem wie im Juni 1981 militärisch gegen den Irak vorgehen sollte. Damals hatte die Luftwaffe des jüdischen Staates den im Bau befindlichen Osirak Forschungsreaktor der Irakis bis auf die Fundamente zerstört, weil Bagdad angeblich im Begriff gewesen sei, den Bau einer Atombombe vorzubereiten. Diese Bombe, so erklärte der irakische Machthaber heute in einer Rundfunk- und Fernsehrede, sei jetzt überflüssig geworden, denn mittlerweile verfüge sein Land über eine chemisch-binäre Bombe von bis dato nicht gekannter Wirkung. Saddam Hussein zufolge hat der Irak Sprengköpfe dieser Art bereits seit der Endphase des Golfkrieges, in dem sie jedoch nicht mehr eingesetzt worden sind. Im Besitz dieser Waffe habe er in der Vergangenheit denn auch Tag für Tag die Angebote von israelischen, amerikanischen und britischen Agent Provocateur zurückgewiesen, die den Irak unbedingt angereichertes Uran verkaufen wollten, um Bagdad auf diese Weise erneut die Absicht unterstellen zu können, Nuklearwaffen entwickeln zu wollen. 4 Tage, nachdem in London ein Agentenring aufgeflogen ist, der angeblich 40 in den USA erstandene atomare Zünder nach Bagdad zu schmuggeln suchte, bestritt Saddam erneut, dass der Irak mit seinem Arsenal modernster C-Waffen daran interessiert sei, seine eigene A-Bombe zu bauen. Nur wenige Stunden, bevor sich der irakische Staatschef über Rundfunk und Fernsehen zu den Vorwürfen gegen sein Regime hinsichtlich der Hinrichtung des iranischen Journalisten Farzad Bazoft und der Entwicklung von Nuklearwaffen äußerte, erklärte der ehemalige israelische Generalstabschef und derzeitige rechtsradikale Knesset-Abgeordnete Rafael Eitan in der israelischen Abendzeitung Hashot, dass sein Land auch jetzt noch militärisch imstande sei, den Irak an der Entwicklung und Herstellung atomarer Waffen zu hindern. Dies mag gewiss zutreffen. Auszuschließen wäre dann freilich nicht, dass Saddam Hussein mit seinen C-Waffen zurückschlagen würde. Denn spätestens seit 1987 verfügt der Irak über Mittelstreckenraketen, mit denen er ohne weiteres israelisches Territorium unter Beschuss nehmen kann. Sie waren aber heute vorwiegend mit sich selbst beschäftigt, denn Ihr Vorsitzender Ibrahim Böhme hat nun endgültig seine Parteiämter niedergelegt. Noch am vergangenen Freitag nach Einsicht in die Stasi-Akten war er so hoffnungsvoll, seine Rückkehr in die Parteiarbeit für diesen Montag anzukündigen. Übers Wochenende müssen aber neue Anhaltspunkte für seine angebliche Mitarbeit beim Staatssicherheitsdienst aufgetaucht sein, denn nur so ist sein überraschender Rücktritt zu erklären. Der Spiegel, der vor einer Woche von einem Stasi-Mitarbeiter Details über die Vergangenheit Ibrahim Böhmes veröffentlicht hatte, scheint wieder einmal Recht zu behalten. Das betrübt die junge SPD in der DDR und vor allem Böhmes Freund und sein voraussichtlicher Nachfolger im Parteivorsitz Markus Meckel. Aus Ost-Berlin ein Bericht von Ansgar Hocke. Die Journalisten, die sich heute Mittag bei der SPD versammelt hatten, wollten eigentlich Auskunft darüber halten, wie es denn nun weitergeht in puncto Koalitionsgespräche mit der CDU. Auch die Entscheidung pro oder contra Koalitionsgespräche mit der CDU musste aufgeschoben werden, soll erst morgen früh bekannt gegeben werden. Denn nachdem mit dem Fall Schnur der demokratische Aufbruch und somit die konservative Allianz für Deutschland von den vergangenen Machenschaften des Stasi-Apparates eingeholt worden ist, hat es nun voll die SPD getroffen. Ibrahim Böhme legt seine Parteiämter nieder, steht nicht mehr als Partei- und Fraktionsvorsitzender zur Verfügung. Seine Entscheidung ist jedoch kein Schuldbekenntnis über eine Mitarbeit bei der einstigen Staatssicherheit. Der 45-jährige Historiker und Germanist, der oft als rhetorisches Talent seiner Partei bezeichnet wurde, will vielmehr nicht zur Belastung für die SPD werden. Bisher konnten in der einstigen Zentrale der Staatssicherheit in der Ostberliner Normannenstraße nur Akten über Böhme gefunden werden, die kein belastendes Material enthielten. Ein Mitarbeiter dieser einstigen Stasi-Zentrale fand jedoch im Beisein der Anwälte von Böhme eine Karteikarte, die auf eine weitere bisher unbekannte Akte hinwies. Doch in einem Aktenberg von 40 Meter Höhe konnte diese bisher nicht gefunden werden. In dieser ungewissen Situation sandte dann Ibrahim Böhme ein Rücktrittsschreiben an den SPD-Parteivorstand. Und darin heißt es unter anderem: Die Vorwürfe und Beschuldigungen bedurften in der jetzigen politischen Situation aber einer schnellen Klärung. Da diese jedoch nicht möglich ist, die Arbeit in der Partei und die junge Demokratie nicht belastet werden dürften, legt Ibrahim Böhme die Parteiämter und den Fraktionsvorsitz nieder. Nachdem Ibrahim Böhme von seinen Parteiämtern nun zurückgetreten ist, tritt der zweite Mann an der SPD-Spitze, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Markus Meckel, in den Vordergrund. Er galt bisher als theoretischer Kopf seiner Partei. Vom Vorstand wurde er heute als amtierender Vorsitzender der SPD bestätigt. Erst ein Sonderparteitag allerdings in einigen Wochen wird endgültig entscheiden, wer die Nummer 1 der Sozialdemokraten in der DDR wird. Die Betroffenheit über den Schritt seines Parteifreundes war Markus Meckel anzumerken, als er feststellte: Ich selbst kenne ihn seit 1984 und muss sagen, dass auch mich diese Situation erschüttert. Wir müssen davon ausgehen, dass nach klarem Rechtsstandpunkt niemand für schuldig gesprochen werden kann, solange ihm eine Schuld nicht nachgewiesen wird. Der sensationelle Wandel in Osteuropa, der praktisch die Auflösung des Warschauer Paktes zur Folge hat, verändert auch die Strategie der NATO. Die Abrüstung und Truppenreduzierung in Europa hat praktisch schon begonnen. Die Amerikaner wollen, nicht zuletzt unter dem Druck der Bundesrepublik, dazu ihren Beitrag leisten. Sie erwägen, nach einem Bericht der Washington Post, den Verzicht auf die Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenrakete Lance in Europa. Vor allem die Deutschen in der NATO brauchen diese Waffe nicht mehr, da sie praktisch nur die DDR und die anderen jetzt demokratischen osteuropäischen Länder treffen könnte. Aus Washington, Gieselherr Sorge. Die Empfehlung ist kurz und bündig und läuft darauf hinaus, die Pläne zur Modernisierung der Kurzstreckenraketen beizulegen und die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 112 Millionen Dollar anderweitig einzusetzen. Bemerkenswert ist an dieser Studie der Washingtoner John Hopkins Universität, dass sie von namhaften Vertretern des amerikanischen Kongresses beider Parteien sowie einflussreichen Sicherheitspolitikern früherer Regierungen getragen wird und dass sie des Weiteren einen Stimmungswandel in der Kurzstreckenraketenfrage verrät, der nach den Reformen in Osteuropa überfällig, aber bisher in den USA kaum erkennbar war. Wohl nicht ganz zufällig kam diese Studie gerade jetzt heraus, da in dieser Woche sowohl der sowjetische wie auch der deutsche Außenminister, allerdings unabhängig voneinander, zu Gesprächen nach Washington kommen und dabei der Fahrplan für die weiteren Abrüstungsvereinbarungen auf der Tagesordnung steht. Im neuen amerikanischen Verteidigungshaushalt hatte Pentagon-Chef Cheney bisher sowohl an der Lance-Raketenmodernisierung festgehalten, wie auch die dafür nötigen Mittel in Höhe von 112 Millionen Dollar bereitgestellt, ungeachtet der Tatsache, dass die 700 atomaren Sprengköpfe heute nur auf dem Boden der neuen osteuropäischen Demokratien einschlagen könnten, mit denen der Westen nun den Bau eines gemeinsamen europäischen Hauses vorantreibt. Angesichts der amerikanischen Haushaltspläne und des deutschen Widerstandes gegen die Lance-Stationierung, so stellt die Studie fest, wären diese Finanzmittel anderweitig besser zu verwenden. Dieser Empfehlung schlossen sich nicht nur namhafte Kongressabgeordnete, sondern auch Ex-NATO-Oberbefehlshaber Goodpaster, Reagans Abrüstungsunterhändler Paul Nitze sowie Ex-Verteidigungsminister Braun und Ex-Sicherheitsberater Brzezinski an, beide aus der Carter-Ära. Aus der Bush-Administration klingt nun ebenfalls vorsichtige Bereitschaft an, auf der für nächsten Monat in Kanada geplanten Sitzung der nuklearen Planungsgruppe der NATO diese Kuh vom Eis zu holen, obwohl formal gesehen erst 1992 eine endgültige Beschlussfassung zur Lenz-Frage ansteht. Neben der deutschen Frage dürfte Außenminister Genscher bei seinen am Mittwoch beginnenden Washingtoner Gesprächen wohl auch dieses Thema anschneiden. Das gleiche gilt für Sowjetaußenminister Schewardnadze, der ebenfalls am Mittwoch für 2 Tage nach Washington kommt, um mit der US-Regierung den neuen Gipfel vorzubereiten, die Abrüstungsgespräche fortzusetzen und die litauische Krise zu erörtern. Die Amerikaner warnen den Kreml vor einer gewaltsamen Lösung der Litauen-Krise. Dessen ungeachtet hat aber Staatspräsident Gorbatschow den militärischen Druck auf die Litauer erhöht, die am 11. März ihre Unabhängigkeit von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklärt hatten. Die Führung der Litauer, vor allem Präsident Landsbergis, scheint jetzt aber eine weitere Verschärfung des Konfliktes vermeiden zu wollen. Sie zeigt sich kompromissbereit und hat eine Delegation nach Moskau entsandt. Von dort berichtet Hermann Krause. Während sich eine Delegation aus Litauen in Moskau zu Gesprächen aufhält, begann der oberste Sowjet der Baltischen Republik, eine Antwort auf den Appell des sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow zu debattieren. Gorbatschow hatte am Wochenende die litauische Führung aufgefordert, die vom Parlament in Vilnius getroffenen, so Gorbatschow, illegalen Entscheidungen aufzuheben. Die Abgeordneten, die die Republik am 11. März für unabhängig erklärt hatten, sollten sich ihrer historischen Verantwortung bewusst werden. Der litauische Staatspräsident Landsbergis stuft in einem Interview diesen Appell Gorbatschows als eine Möglichkeit zum Dialog ein. Am heutigen Nachmittag nun schlug Landsbergis in seiner Eröffnungsrede vor dem Parlament nach Einschätzung politischer Beobachter erstmals nicht die gewohnten scharfen Töne gegenüber Moskau an. So dankte er Gorbatschow für die Möglichkeiten, die die Perestroika geschaffen habe, und meinte, die Litauer müssten die Probleme Gorbatschows einkalkulieren. Zwar stehe die Unabhängigkeitsentscheidung nicht zur Disposition. Das Parlament habe auch nicht das Mandat, den Beschluss rückgängig zu machen. Dennoch müsse nach Wegen gesucht werden, die Unabhängigkeit umzusetzen. Auch über die estnische Variante könne man diskutieren. Das Parlament in Tallinn hatte in der letzten Woche die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Estlands auf der Basis der Vorkriegsverfassung als Ziel angegeben, allerdings eine Übergangsperiode von mehreren Jahren in Aussicht gestellt. In dieser Zeit solle mit politischen und konstitutionellen Methoden die Wiedererrichtung des estnischen Staates eingeleitet werden. Der oberste Sowjet in Moskau arbeitet zurzeit ein Gesetz über den Austritt einer Republik aus. Darin ist nach einem Referendum eine Übergangsphase von 5 Jahren vorgesehen. Somit stellt das estnische Vorgehen einen Kompromiss dar. Nach möglichen Kompromissen suchen auch die litauischen Emissäre in Moskau. Bisher ist lediglich bekannt, dass an ihrer Spitze der Vertreter der Litauischen Republik beim Ministerrat, Egidijas Biškauskas, steht. Morgen soll der stellvertretende Ministerpräsident Ozalas hinzustoßen. Wer ihre Gesprächspartner in der sowjetischen Führung sind, wurde bis zur Stunde nicht mitgeteilt. Einer Meldung nach soll die litauische Delegation auch den Auftrag haben, die ständige Vertretung Litauens in eine Botschaft in Moskau umzuwandeln. In der litauischen Hauptstadt ist indes die Besetzung zahlreicher Partei- und Regierungsgebäude durch Soldaten aufrechterhalten worden. Während das Pressehaus von Militärs nur umstellt ist, haben sie den Zugang zum Gebäude der Staatsanwaltschaft und der Parteihochschule versperrt. Über dem Parlament, so wird berichtet, kreisen wieder verstärkt Hubschrauber. In den Straßen sei Militäraufgebot mehr als bisher festgestellt worden. Angeblich auf Bitten der polnischen Minderheit haben die Litauer das bisherige aus Leningrad ausgestrahlte Fernsehprogramm gekappt und senden auf diesem Kanal nun polnisches Fernsehen. Nach einem Bericht des litauischen Rundfunks nahm Landsbergis das Angebot des tschechischen Präsidenten Václav Havel, der Prag als neutralen Verhandlungsort anbot, dankend an. Ob allerdings Michail Gorbatschow damit einverstanden sein wird, ist eher zweifelhaft. Für die sowjetische Führung ist Litauen nämlich immer noch eine der 15 Republiken der Sowjetunion. Im Streit um die Unabhängigkeitserklärung der Baltischen Republik Litauen gibt es nun moderatere Töne. Präsident Vytautas Landsbergis ließ heute wissen, die Republik erwarte nicht sofort die Übernahme der ganzen Macht. Übergänge, so Landsbergis, können man sich durchaus vorstellen. Der Litauer äußerte sich in diesem Sinne heute in Vilna und in einem Schreiben an den Kreml, und das sowjetische Fernsehen verbreitete den Inhalt. Aus Moskau, Hermann Krause.

Die vergangenen Jahre interessieren das Gericht nicht. Zugegeben, eine umfassende Untersuchung würde Namen von Personen an die Oberfläche fördern, die nach wie vor hohe Positionen in der Armee bzw. im Staatsapparat innehaben. Der Prozess, mit dem es die Bukarester Führung auf einmal so eilig hat, eignet sich vorzüglich dafür, um sowohl der nach Freiheit und Bürgerrechten verlangenden Bevölkerungsschichten als auch der ausländischen Öffentlichkeit gegenüber den demokratischen Charakter des Regimes zu demonstrieren, das ja konsequent mit der Vergangenheit abzurechnen bereit ist. Abgesehen davon, dass dies nur eine begrenzte Bereitschaft ist, erweist sich der Bukarester Regime der Gegenwart umso weniger gewachsen. In Târgu Mureș, das heißt im Maroș-Vașarheim, wo die von den Securitate-Angehörigen angestifteten nationalistischen Fanatiker vor 10 Tagen blutige Pogrome gegen die ungarische Nationalität vor den Fernsehkameras durchgeführt haben, sind heute die ersten Urteile gefällt worden. Das Gericht verurteilte 7 Zigeuner wegen tätlichen Misshandlung von Rumänen. Der Verteidigung der Angeklagten, sie hätten nur die mit Fensen niedergemähten Ungarn retten wollen, wurde nicht stattgegeben. Indes werden im Komitat Maros, das mehrheitlich von der ungarischen Nationalität bewohnt wird, weitere Verhaftungen vorgenommen. Der irakische Staatspräsident Saddam Hussein hat heute tatsächlich mit dem Einsatz von Chemiewaffen gegen Israel gedroht. Diejenigen, die uns mit der Atombombe bedrohen, werden wir mit Chemiewaffen auslöschen, so wörtlich der Staatschef. Der DDR will nun doch Koalitionsgespräche mit der konservativen Allianz für Deutschland anfangen. Gestern Abend hatte der SPD-Parteivorstand das noch abgelehnt. Was, Robert Röntgen, in Berlin ist dann über Nacht geschehen, dass sich Präsidium und Fraktionsvorstand über den Parteivorstandsbeschluss hinwegsetzen? Der Parteivorstand konnte nichts beschließen. Der Parteivorstand kann nach der Ordnung, die man sich gegeben hat, nur eine Empfehlung geben. Über die Empfehlung hinwegsetzen. Und sie hat sich darüber hinweggesetzt, weil die Mehrheit, und zwar eine beträchtliche Mehrheit, wie gesagt wurde, wie viel es genau waren, konnte man nicht erfahren, wohl zu der Ansicht gekommen ist, dass der Druck aus Bonn, man sprach auch von den Diktaten aus Bonn, der Druck aus Bonn auf die neue Regierung oder bevor sie besteht, auf die Parteien in der DDR so stark ist, dass man die Koalitionsregierung unterstützen muss, um die Punkte zu retten, die für die DDR wichtig erscheinen, um, wie es hieß, Politik für die Menschen in der DDR zu machen. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Umtauschsatz von 1:1 und nicht einer von 2:1. Und in diesen und in vielen anderen Punkten sind keine großen Unterschiede zwischen der CDU von Lothar de Maizière und der SPD zu finden. Es gibt ein großes Problem und das ist die DSU. Ja, damit war auch immer das große Nein begründet zur Teilnahme an Koalitionsgesprächen. Aber nirgendwo steht heute, dass die DSU aus den Koalitionsgesprächen ausgeklammert wird. Nein, aber es steht ein bisschen verklausuliert drin. Die Teilnahme an einer Koalition hängt davon ab, welche Parteien in welchen Ministerien Verantwortung übernehmen und welche Personen die Verantwortung wahrnehmen sollen. Und das heißt ins Deutsche übersetzt, wir wollen erst mal sehen, welche Aufgaben die DSU übernehmen soll, ob sie in diesen Ministerien, die sie übernehmen soll, gefährlich werden kann einer Politik, die die SPD vertritt, und welche Personen, ob zum Beispiel Herr Ebeling Minister werden soll. Da würde die SPD dann wahrscheinlich doch sagen, liebe Freunde von der Allianz, überlegt euch das nochmal, da können wir nicht mitmachen. Und der Fraktionsvorsitzende Schröder sagte heute auch, schließlich gibt es ja in der DSU neben Herrn Ebeling auch noch eine ganze Reihe anderer Politiker, mit denen man reden kann. Man hofft also darauf, dass die DSU, die ja schon sehr weitgehende Forderungen gestellt hat, vielleicht doch unter dem Einfluss der CDU etwas zurücksteckt. Die Entschuldigung, die angeblich angeboten worden ist für die Ausfälle im Wahlkampf, diese Entschuldigung ist noch nicht eingetroffen bei der SPD. Sie sprachen es gerade schon an, Herr Röntgen. Einig sind sich beide, SPD und die CDU von Lothar de Maizière, darin, dass die Währungsunion zum Umtauschkurs 1:1 kommen muss. Wie weit wird das die Bonner Regierungsentscheidung beeinflussen, Ihrer Meinung nach? Die wird sie insofern beeinflussen, als die neue Regierung ja darüber verhandeln muss. Und wenn alle wichtigen Parteien in dieser Regierung, von der DSU weiß man es ja nicht, die hat sich noch gar nicht geäußert, sagen, Diesen Umtauschkurs von 2:1 können wir nicht akzeptieren, wird es keine Währungsunion geben, wenn die Bundesregierung auf dieser Empfehlung der Bundesbank beharren sollte. Das ist jetzt schon klar, und um das noch klarer zu machen und um der CDU den Rücken zu stärken, will die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen und eventuell auch in eine Koalitionsregierung hineingehen. Dasselbe gilt für eine ganze Reihe von Sozialmaßnahmen, in denen die SPD glaubt, in einer Koalition am besten dafür sorgen zu können. Aber um es nochmal ganz klar festzuhalten, die Tatsache, dass die SPD erstmal an Koalitionsgesprächen teilnehmen will, heißt nicht, dass sie eine Regierungskoalition eingehen. Nein, das heißt es noch nicht. Der amtierende Vorsitzende Meckel sagte, es sei zwar nicht hundertprozentig, aber es gebe eine gute Möglichkeit, dass vor einer Wahl noch eine Koalition, vor Ostern noch eine Koalitionsregierung zusammenkommt. Darüber werde aber dann die Fraktion entscheiden. Und die Fraktion werde nach genauer Prüfung entscheiden, und diese Prüfung bezieht sich darauf, wie viel von den SPD-Forderungen, die die SPD nicht aufgeben will, sind in die Koalitionsvereinbarung hineingegangen. Und dazu gehören eben die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Ibrahim Böhme ist gestern von allen Ämtern im Zusammenhang mit den Stasi-Vorwürfen gegen ihn zurückgetreten. Er konnte nicht mehr. Heute wird offenbar in Ost-Berlin darüber gerätselt, wo er sich aufhält. Die Agenturen melden, er sei weiterhin wohl sehr krank. Herr Röntgen, haben Sie Informationen, wie es Böhme geht? Ja, er ist offensichtlich wieder im Krankenhaus. Davon weiß der SPD-Vorstand aber nichts. Der wurde auf der Pressekonferenz gefragt und hat gesagt, die Mitteilung, dass er keinen Selbstmord begangen habe, das hat die SPD ja dementiert gestern Abend, und die Mitteilung, dass er aus dem Krankenhaus entlassen worden sei, die seien richtig. Meckel hat am Sonntagnachmittag noch mit Böhme gesprochen, und als er aus dem Krankenhaus schon raus war in Ost-Berlin. Und bei dieser Gelegenheit hat Böhme ihm aber kein Wort angedeutet, dass er einen Brief mit seinem Rücktritt schreiben würde. Deswegen gibt es bei der SPD-Führung ein klein wenig Unmut darüber, dass Böhme sich etwas merkwürdig verhält. Eine Westberliner Zeitung glaubt heute zu wissen, dass Böhme sich in einem Krankenhaus in West-Berlin befindet und dass er offenbar psychisch so schwer belastet ist, dass seine Handlungen nicht immer kontrolliert sind. Aber da wird man warten müssen, ob ein Arzt oder Herr Böhme selbst oder irgendeiner seiner Vertrauten darüber vielleicht etwas sagt. Auf jeden Fall ist er von der politischen Bühne verschwunden und offenbar körperlich und geistig sehr angegriffen. Meldungen von diesem, vom vergangenen Wochenende von Harald Spiegel. Noch herrscht Ruhe in Leipzig. Doch gleich greift hier geballt soziale Marktwirtschaft um sich. Die hatte mitten in Leipzig dieser Herr ausgerufen, 4 Tage vor der Wahl. Wir wollen gemeinsam mit der großartigen Idee der sozialen Marktwirtschaft dieses Land wieder in Ordnung bringen. Mit Westwaren, die Westbürger auf eigene Rechnung im eigenen Auto unbehelligt herüberkarren. Da staunt der Leipziger. Ja. Überall machen sich die Westhändler breit, bringen Westbier und Westteppiche, Westwäsche und Westsocken. Ein völlig neuartiges Leipziger Allerlei. Der absolute Knüller. Wir kriegen dazu geschenkt noch ein Kopfhörer und noch 2 Westbatterien, zusammen für 100 Mark. Billiger jetzt nimmer, meine Damen. Oh ja, aber schön. Also wenn ich das hier sehe, das ist direkt der Hohn ist das. Ja? Die Verhohne piepen uns doch hier bloß. Für unser bisschen Geld, was wir haben, da können wir ja gar nicht mehr eine Buttersemmel essen, wenn ich das Zeug hier kaufe. Können Sie ruhig mal Ihren Minister sagen. Vor allen Dingen Herrn Kohl, den lieben wir nämlich. Der hat uns so viel versprochen und so wenig gehalten. Wenn ich den mal erwische, also ich kann Ihnen sagen, wenn der mal wieder hier auftauchte, würde er ausgebuht von allen. Die Idee der sozialen Marktwirtschaft hat in diesen Jahren ihren Weg genommen als die moderne, beste Idee einer modernen Gesellschaftsordnung rund um die Welt. Sie kosten normal 9 Mark.